Tschüss. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Die paar Minuten bitten wir zu entschuldigen, die Verspätung. Wir sind heute Nacht wieder ganz offen für alle eure Themen. Offenes Talk Radio, offene Talk Radio Show in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, wenn ihr mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Andreas ist jetzt am Telefon. Ja, hallo. 36 Jahre alt. Ja, hallo. Ja, Andreas, dein hallo, Thema. Hallo, Domian. Erstmal schöne Grüße und das ist noch echt die beste Talkshow im deutschen Fernsehen, muss Dankeschön. Ich sagen. Und ich bin froh, dass ich losgekommen bin. Ja. Und jetzt mein Thema. Also ich bin ein bisschen aufgeregt, weil mir fällt es schwer, darüber zu sprechen, auch noch nach den vielen Jahren, weil das überhaupt das erste Mal ist, dass ich das erzähle. Mhm. Das hätte auch gestern, also besser in die Sendung gepasst. Also da hätte ich am liebsten getötet, mhm. ist dein Thema gestern. Ich habe ja. die Sendung leider nicht gesehen, weil ich verhindert war. Also jetzt zu meinem Thema. Mhm. So vor 5 Jahren bin ich durch eine Dummheit in Untersuchungshaft geraten, 3 Monate in Aachen. Und hatte das mehr oder weniger zweifelhafte Vergnügen, mit einem Kinderschänder zusammenzusitzen. Mhm. Jetzt muss ich dazu sagen, kurz zur Vorgeschichte, das war als dort so. Als Untersuchungshäftling hat man solche kleinen weißen Kärtchen bekommen, mhm. wo der Name drauf stand, Geburtsdatum, die Zellennummer und dann das Vergehen, was einem vorgeworfen wurde. Mhm. Also bei mir stand dann eben unerlaubte Einfuhr von BTM. Mhm. Und so nach 3 Tagen, ich war allein erst auf der Zelle, ging halt die Zellentür auf und dann kam halt ein Neuer rein mit seinem ganzen Kochgeschirr und Bettzeug, was man halt so kriegt im Gefängnis. Ja. Und der wurde dann, also ich habe auf meinem Bett gelegen, oben vom obersten Bett so, und der hat sein Zeugs gerichtet und ich habe dann von oben ziemlich freundlich gefragt, ja hallo und so, mein Name ist Andreas und wie heißt du, er hat sich dann vorgestellt. Und dann habe ich ihn halt gefragt so, ich sage, ja, wegen was bist du hier so, auch wegen BTM, und da hat er erstmal gedruckst so, also hast gar nichts gesagt so und war ziemlich unsicher so, der hat ziemlich verunsichert gewirkt mhm. so. Und dann hat er so kurz zu mir gesagt, ja, ich habe halt eine Dummheit gemacht so. Ich sage, ja, was denn, was hast du denn gemacht so? Ja, Einbruch. Und jetzt kam ich aber nicht weiter dazu, mich mit ihm zu unterhalten, weil er wurde dann sofort wieder geholt. Er ging zum Anstaltsarzt, wie das bei neuen US-Gängen mhm. so üblich ist. Mhm. Und hat halt sein ganzes Zeug da liegen gehabt. Ich bin dann vom Bett runtergestiegen und habe auf die Karte geguckt und dann habe ich es gelesen halt. Also da stand drauf, sexueller Missbrauch von minderjährigen Schutzbefohlenen. Mhm. Da ist das von minderjährigen Schutzbefohlenen? Ja, mhm. also ich habe dann im Nachhinein von ihm erfahren, ich war 7 Tage, war ich mit ihm zusammen, oder 5, ich weiß es nicht mhm. so genau, dass das wohl das Kind von seiner Freundin war. Also es war nicht sein eigenes Kind, mhm. die war 3 oder 4 Jahre alt. Was er jetzt genau mit ihr gemacht hat, das weiß ich nicht, ich habe ihn auch nicht weiter gefragt. Weil aber das heißt, ihr habt dann schon darüber gesprochen und er hat das auch zugegeben, dass ja, er es gemacht hat. Schon. Ja. Also es war dann erstmal so, wie gesagt, ich habe das gelesen, war allein in der mhm. Zelle und ich bin erstmal so, meine ersten Gedanken waren, das gibt's nicht, das kann nicht sein. Mhm. Wo bist du hier hingeraten? Ich habe zu tun gehabt, das überhaupt erstmal zu verarbeiten mit dem Knast und alles. Und mhm. meine erste Reaktion war, bin an die Zellentür gerannt, habe gegen die Zellentür gedroschen wie ein Irrer und da ist auch gleich der Beamte gekommen so und hat gefragt eben, was los ist und so und da habe ich ihn halt angebrüllt, was das soll. Mhm. Mit dem Kinderficker, so habe ich es wortwörtlich gesagt, mhm. so, und das geht nicht, also das können Sie ja nicht machen. Ne? Gut, der Beamte hat mich halt beruhigt, meinte, ja, wir haben hier im Moment, wir sind überbelegt und wir haben keine andere Zelle mhm. frei und das muss jetzt halt irgendwie gehen und da war die Sache für den erledigt. Wie hast du dich denn so dann gegenüber diesem Mann verhalten? Hast du den geschimpft? Ja, er war mein Alter so, wir waren gleichaltrig, ne? Und er kam also so vielleicht nach einer halben Stunde oder was weiß ich, kam er als zurück auf die Zelle und er war auf einmal wie verwandelt, also er war ganz freundlich. Er sagte dann so zu mir, waren so seine ersten Worte, ja, hat sich nochmal vorgestellt mit seinem Namen und mhm. Ja, er versucht halt gut mit mir auszukommen und bla bla bla. Und ich habe dann, wir haben uns ganz dicht gegenüber gestanden, ich habe dann zu ihm gesagt, dass ich eben keinen Procaflin habe und so. Und mhm. hat mich dann gefragt, warum. Und dann habe ich ihm halt gesagt, ich sage, ja, da liegt deine Karte, ich habe halt gelesen, was mhm. du gemacht hast oder was. Dann gab es denn dann richtig Streit zwischen euch beiden? Und dann ging es halt los, so, dann hat es sich erst einmal geknallt, so, ne? Also ich bin eigentlich ein ganz anderer Typ, so. Ja, was heißt denn geknallt? Ja, ich habe ihm voll eine reingehauen. Ach so, du hast ihm... Voll mit der Faust, mhm. voll in die Mitte vom Gesicht. Mhm. So, nun habt ihr ja einige Tage zusammen gesessen, ne? Ja, es war... Hat sich das dann irgendwann beruhigt, oder war es bis zum... Nein, das ist dann also noch immer schlimmer geworden. Was heißt denn immer schlimmer? Wie ist es denn eskaliert? Also, es ist dann so gewesen, dass ich praktisch immer einen Grund gesucht habe. Ich habe ihn erstmal total schikaniert. Mhm. Also der körperliche Übergriff war aber einmal. Du hast ihn einmal geschlagen am Anfang. Nein, mehrere Mal. Mehrere Mal. Hat er sich noch mit, wir haben so einen Eisenschrank in der Zelle gehabt, mhm. so einen Spind. Also hat er sich gewehrt? Nein, gar nicht. Mhm. Er hat sich, also neue Gewehr. So. Also es war hoch angespannt, bis ihr dann wieder getrennt wurdet. Ja, ich kann aber, das war eben auch so, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Ja, ist wirklich, den Beamten hat es richtig Spaß gemacht. Ich habe das erst im Nachhinein, habe ich das dann so begriffen, weil ich war 3 Monate da drin, habe mich mit anderen Leuten unterhalten und alles. Wie das überhaupt dort abgelaufen ist mit Päderasten und so. Wir haben dann dort auch einen Vergewaltiger auf dem Gang. Wie denn Beamten hat das Spaß gemacht? Ja, die Beamten haben praktisch solche Leute immer von einer Zelle zur anderen geschickt, dass jeder Knacki auf Deutsch gesagt seinen Spaß mit dem hat. Achso, dass jeder Knacki auf die andere steht. Ja, quasi. Genau. So, nun hatten wir gestern ja dieses Thema, du hast es gerade ja schon auch so wiederholt, da hätte ich beinahe oder am liebsten getötet. Ja. War denn dein Hass so stark, dass du... Ja, mein Hass war so groß, das war dann am Ende, also so einen Tag vorher, so bevor er dann weiterging auf die andere Zelle, dass ich ihn wirklich so verprügelt habe. Der hat wirklich geschrien und gewinselt und alles. Es sind 2 Beamte reingekommen, die haben nur nach ihm geguckt. Ich meine, da war auch wirklich Blut und so alles auf dem Boden. Ich übertreibe jetzt nicht, das war schlimm. Und ich war dann auch im Nachhinein, bin heute noch über mich eben erschrocken. So, jetzt erklär mir mal bitte, warum du so aggressiv reagiert hast. Jeder von uns kann natürlich die Aversionen verstehen gegenüber solchen Menschen. Ich glaube aber, eigentlich zu rechtfertigen, innerlich, wenn überhaupt zu rechtfertigen, oder zu erklären, eine solche Aversion ist eigentlich doch nur in dem Fall, wenn man selbst betroffen ist. Ja, was heißt selbst betroffen bin ich dahin? Ich habe selber ein Kind. Also ich habe eine Tochter. Gut, du hast dir denn nur vorgestellt, wenn er das mit deiner Tochter gemacht hätte. Ja, das waren so die ersten Gedanken, die ich hatte. Und dann, ich weiß nicht, den Hass kann man irgendwie nicht erklären, weil für mich war das ich will nicht sagen Verbrechen, ich sage auch heute, dass es ein Verbrechen war, was wir damals gemacht haben. Das war jetzt alles ein bisschen blauäugig, die ganze Sache. Aber ich Andreas, wie stehst du denn überhaupt jetzt dazu, dass du diesen Mann da so... Nein. Ja, ich weiß nicht, wie ich mich heute wieder in so einer Situation verhalten würde. Ich kann es nicht sagen. Ich glaube, ich würde wieder auf so eine Leute losgehen. Also ja, finde ich. Also pass mal, ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen. Also bei allem Verständnis, was wir alle haben, dir gegenüber, dass man da natürlich erstmal zumacht und natürlich auch eine dicke Portion Wut und Hass und Aggressionen hat. Ist das natürlich aber kein Weg, so einen Menschen zusammenzuschlagen? Ich weiß, dass es kein Weg ist. Und ich weiß auch, dass das falsch war. Ich weiß also heute auch, dass das falsch war, aber ich weiß auch nicht, wie ich dir das jetzt erklären soll. Das war halt die Situation. Erstens mal, das war eine Einmannzelle, ne, normalerweise. 7,5 Quadratmeter so. Und da drin waren wir. Also von 24 Stunden, 22 Stunden, 21 Stunden eingesperrt. Gut, okay, kann man alles nachvollziehen. Dennoch ist das keine Rechtfertigung dafür, so auszuklinken. Ne? Da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren jetzt. Das stimmt, ja, da gebe ich dir recht. Und eigentlich müsstest du jetzt im Nachhinein, wo du dich ein bisschen beruhigt hast und auch wieder weg bist aus der Situation, müsstest du eigentlich sagen, das ist richtig scheiße, was da gelaufen ist und ich hoffe, dass mir so etwas nie wieder passiert. Ja, das ist auch richtig scheiße, wie es gelaufen ist. Ich glaube, das hoffe ich auch, dass mir sowas nie wieder passiert, aber ich könnte wirklich nicht mit 1000%iger Sicherheit für meine Person sagen, wenn ich heute nochmal in der gleichen Situation wäre, wie ich mich da verhalten würde. Mich wundert es schon sehr. Also wenn du jetzt ein betroffener Vater wärst, dessen Kind missbraucht worden wäre, dann kann ich das noch eher nachvollziehen als so, dass du nur so aus der Theorie heraus, sag ich mal, dann so heftig auf den reagiert hast. Er saß ja auch in U-Haft. Er hatte ja nicht mal ein Verfahren hinter sich. Ich will diesen Mann nicht in Schutz nehmen, um Gottes Willen. Aber so kann man halt in unserem Staat, und Gott sei Dank soll man und geht man in unserem Staat ja auch nicht mit Verbrechern um. Das ist ja eine Form von Selbstjustiz. Das stimmt, ja. Und das war auch falsch, aber wie gesagt, die Situation war so angespannt. Es war auch so, es gab auch Momente, wo wir versucht haben, oder wo ich zumindest versucht habe, dass er mir das irgendwie nachvollziehbar für mich jetzt erklären kann. Ja gut, das muss ja nun nicht der Fall sein, dass du es nachvollziehen kannst. Nein, okay. Aber so, dass ich das eben verstehe, die Tat. Ja, die kann man nicht verstehen, so eine Tat. Also das kannst du gar nicht erwarten. Also ich will so etwas auch gar nicht verstehen. Ja, natürlich. Andreas, auf jeden Fall war das so deine Assoziation zu unserem Thema gestern, ne, wo du richtig auf 150 warst. Ja. Danke für deinen Anruf. Ja, Moment. Erstens mal noch wollte ich mich bedanken, dass ich durchgekommen bin. Und dann hätte ich mal noch eine Frage, ob man vielleicht, weil ich habe, wie gesagt, viele Sachen eben so erlebt. Ich habe viele Jahre als Disc-Jockey gearbeitet. Ich war viel unterwegs und ich habe jetzt ein Buch geschrieben. Das hat auch schon einen Namen, das Buch. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich nicht weiter weiß. Und ich hätte gerne Erfahrungsaustausch, weil deine... Andreas, jetzt muss ich mal gleich, erst einen Strich drunter ziehen. Kann ich jetzt nicht dulden. Weißt du, wenn du jetzt hier, wenn du jetzt so eine Bitte äußerst, dann ruft der Nächste an und sagt, hat ein ganz anderes Ding und sagt, ich möchte auch so und so. Und dann sitzen wir hier nur noch und machen hier Kontaktbörse. Und das ist ja nicht Sinn dieser Sendung. Und außerdem geht uns jetzt auch wertvolle... Das können wir machen, auf jeden Fall. Wir rufen dich gleich nochmal an wegen der Adresse. Tschüss, Andreas. Tschüss. Jetzt geht's weiter mit Marco. Marco ist 22. Hallo Domian. Hallo Marco. Was ist dein Thema? Mein Thema ist Satanismus. Satanismus? Genau, weil ich bin selbst, bekenne ich mich zum Satanismus und mir geht es halt ziemlich auf den Senkel, dass wenn ich durch die Stadt gehe und ich trage halt hauptsächlich schwarz und auch das Petruskreuz, also dieses verkehrt rumme Kreuz, was ja eines dieser Symbole des Satanismus ist, dass ich ständig angepöbelt werde, vor allen Dingen von Christen, auch aufs Bösartigste, dass sie mir auch drohen, mich abzustechen oder mich verprügeln zu wollen. Und ich werde so gut wie jeden Tag angemacht. Und ich wollte einfach mal klarstellen, was Satanismus eigentlich ist, weil da so viele Vorurteile herrschen. Stell uns das doch mal klar, was Satanismus ist. Und zwar ist Satanismus nicht das, was man immer in den Zeitungen liest, weil die gerne immer irgendwas auf groß machen, sondern Satanismus einfach, dass wir uns frei machen von christlichen Konventionen, von allen Konventionen, die überhaupt bestehen. Und dass unser und ihr übernehmt gleich eine andere Konvention, nämlich die des Satans. Wir folgen einfach dem Beispiel, was uns der Satan in der Bibel gegeben hat, dass wir uns von der Vorstellung eines Gottes lösen, von irgendwelchen Regeln. Dafür glaubt ihr denn an den Satan? Also ist es auch eine Form des Glaubens? Es gibt verschiedene Glaubensrichtungen innerhalb des Satanismus. Manche glauben an die dass es Satan als Person gibt und manche glauben eher, dass Satan ein Teil von Gott ist, was auch meine Vorstellung ist. Mhm. Also ich trenne nicht Gott und Satan. Für mich ist es beides eine Person. Also nur ein Teil davon, weil für mich existiert Gut nur in Kombination mit Böse und für mich gibt es auch Schwarz-Weiß. Also es sind Glaubenssätze, ne? Du glaubst es einfach. Man muss es auch nicht glauben. Es ist einfach sagen so. Sagen wir so, und was ich dann immer wieder höre, dass zum Beispiel so Magier wie Aleister Crowley angeführt werden, und wie bösartig die sind und mit Ritualen und das stimmt einfach gut, nicht. Gut, jetzt dann erklär doch mal, also ich halte davon überhaupt nichts, kannst du dir auch vorstellen? Kann ich mir vorstellen, aber wir können darüber reden, das ist auch okay, dass du anrufst. Erklär mir mal, was Satanismus für dich denn ausmacht. Wie lebst du das denn? Satanisten haben eigentlich nur eine Regel und die heißt, tu, was du willst. Das nennt sich das Gesetz von Tillemar. Und ist einfach, dass jeder für sich selbst, ohne jetzt jemand anders zu schaden, aber jeder für sich selbst wirklich das tut, was er wirklich will. Und das große Geheimnis ist halt rauszufinden, was es ist. Aber Marco, wenn du die Einschränkung machst, tue alles, was du willst, aber schade niemand anderem damit, dann muss ich doch kein Satanist werden. So denke ich auch. Man kann schon jemand anders schaden, aber es ist halt wie in allen Fällen, dass man halt die Konsequenzen zu tragen hat, aber wir halten uns halt nicht an alle Regeln. Also du kannst schon jemand anderem schaden? Man kann schon jemand anders schaden. Wo sind denn da die Grenzen? Was bedeutet das denn? Die Grenzen steckt sich im Grunde genommen jeder selber. Also ich verurteile niemanden, der jetzt irgendetwas tut. Wenn zum Beispiel jemand... Also könntest du es vor dir rechtfertigen, wenn dir der Sinn danach stünde oder ein Grund vorläge, deiner Meinung nach jemanden umzubringen? Dann müsste ich mit den Konsequenzen leben. Wenn ich es tun wollte, dann würde ich es auf jeden Fall tun. Wie es ja auch jeder macht, wenn jemand einen anderen umbringen will, dann tut er es. Der muss zwar mit den Konsequenzen leben und der muss auch mit dem Gesetz leben, aber das ist dann wiederum ein anderes Problem. Das ist mir jetzt alles ein bisschen sehr wirre theoretisch, was du mir gesagt hast. Wie sieht's denn im Alltag aus? Triffst du dich mit Gleichgesinnten? Also ich bin hauptsächlich befreundet mit Gleichgesinnten, aber mehr im Bereich von Magie und da halt in den verschiedensten Richtungen Satanismus, Hexentum und okay, was macht ihr denn dann, wenn ihr euch zusammensetzt? Entweder man unterhält sich über die Thematik oder man macht halt Rituale, magische Rituale. Was sind das für Rituale? Es sind einmal, oder meistens sind es welche, die sich auf die eigene Kraft beschränken. Und dann halt in seltenen Fällen auch Zauber, die andere betreffen, aber da wird recht vorsichtig mit umgegangen. Also zum Beispiel, um irgendjemanden zu schaden, das ist wirklich sehr selten, dass man das über Magie probiert, aber hauptsächlich, um sich selbst zu erweitern und die eigenen Möglichkeiten weiter zu schärfen. Und das, oder halt über Witchboard mit den Geistern Kontakt aufzunehmen und dergleichen. Opfert ihr auch? Werden da auch schon mal Hühner geschlachtet oder Katzen? Nein. Viele satanistische Orden verpönen das auch und haben es in ihren Gesetzen festgelegt, dass ein Tier nur getötet werden darf, wenn man es auch essen will und dass auch vor allen Dingen keine Menschenopfer dargebracht werden dürfen. Das ist dann ja schon mal beruhigend, dass er keine Menschenopfer bringt. Weißt du, was ich nicht verstehe? Du wirkst ja ziemlich ein pfiffiger junger, wie ein ziemlich pfiffiger junger Mann. Mhm. Warum hast du es nötig, dich an so einen Quarkern zu hängen? Warum hast du es nötig, dir so ein Glaubenssystem überstülpen zu lassen? Was heißt Glaubenssystem? Es ist ja im Grunde genommen die totale Freiheit. Und ich war 20 Jahre lang in einer christlichen Sekte drin. Ja, das ist das Gegenteil. Weil wenn man böse will... Genau, das ist das Gegenteil. Aber mir ist die totale Freiheit lieber, ohne dass mir irgendjemand was zu sagen hat. Aber es ist doch keine totale Freiheit, wenn ich wieder an irgendetwas glauben muss. Du glaubst ja wieder was. Man glaubt im Grunde genommen an das, was man will, dass in Bezug auf nichts irgendwelche Regeln existieren, dass man alles tun darf. Wenn ich einen Gott haben will, dann habe ich einen Gott. Wenn ich Millionen haben will, habe ich Millionen von Göttern. Oder ich habe halt gar keinen und glaube an gar nichts oder nur an die Energie oder was auch immer. Jeder baut sich sein eigenes Weltbild auf. Was hältst du denn von, ich sag dir mal so ein paar Stichworte, so Solidarität? Halte ich beschränkt was von. Also, solange mich niemand stört, ist es in Ordnung, aber wenn ich solidarisch sein will, dann tue ich das auch, aber nur wenn ich... Also letztendlich ist das eine Egomanie, die ihr da betreibt. Ja, kann man so sagen. Ja, also, das Ich wird rausgeknallt, letztendlich egal, mit welchen Konsequenzen. Genau, das eigene Ich ist das Wichtigste. Ja, und irgendwann sitzt du ganz alleine in der Ecke und dann ist auch niemand mehr solidarisch mit dir. Oh, es gibt genug von uns. Wenn ich solidarisch sein will, was ich ja oft genug bin, dann mache ich es halt. Aber nicht in allen Fällen. Und wenn es mir vorgeschrieben wird, zum Beispiel von den christlichen Konventionen, wenn mir irgendein Christ sagt, du sollst das und das Positives tun, dann kann ich es machen oder auch sein lassen. Das entscheide ich von Fall zu Fall. Also du willst immer so den Tag hineinleben, im Prinzip. Ja, der Tag ist das Einzige, wo ich existiere. Ja, aber dafür reden wir im Kreis, dafür brauche ich keinen Satan oder so einen Quatsch. Es ist halt der Oberbegriff Satanismus und ich wollte einfach sagen, dass diese Menschen, die in Schwarz gekleidet sind und die satanistischen Symbole tragen, nicht jetzt unbedingt rumlaufen, irgendwelche Tieropfer oder Menschenopfer. Nee, das nicht, Marco. Das kann durchaus der Fall sein. Aber ich glaube, dass du nicht dazu beigetragen hast, jetzt in diesem Gespräch, dass man Sympathiewerte entwickelt für diese Leute. Das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist schon ein wirres Konstrukt, was du hier vorgetragen hast, und rauskommt, ich lebe auf Gedeih und Verderb, einfach mein Ich und nach mir die Sintflut. Das ist nicht sympathisch. Ich finde, so kann man nicht zusammen leben. Sagen wir so, solange ich jetzt nicht rumgehe und irgendjemand schade, ist es doch völlig in Ordnung. Ich will einfach nur, dass die Leute mich genauso respektieren und mich nicht anpöbeln, wie ich sie auch. Weißt du was, ich glaube, du hast auch schon ein bisschen Spaß daran, aufzufallen. Sonst müsstest du ja auch nicht mit deiner schwarzen Kutte und deinem Kreuz herumrennen. Du willst ja auch provozieren. Nein, hat einfach was damit zu tun, dass ich es gerne trage. Ach, du willst einfach in der Öffentlichkeit dich bekennen dazu. Und das sind immer die Leute, die in der Öffentlichkeit sich bekennen, die haben immer Probleme mit ihrer eigenen Einstellung. Sonst hättest du es gar nicht nötig, in der Öffentlichkeit dich bekennen zu wollen. Es hat nichts mit bekennen wollen zu tun. Ich trage einfach nur gerne schwarz. Gut, da musst du es auch hinnehmen, dass Leute auf dich negativ reagieren. Das ist halt so. Ach so, genau wie auf Ausländer, die Leute dann auch negativ reagieren können, weil sie schwarze Hautfarbe haben, haben sie auch nicht das Recht zu. Ich würde jetzt keinen Satanisten mit einem Ausländer vergleichen wollen. Es sind alles Menschen und man darf niemanden diskriminieren. Ach, jetzt fängst du da, willst du akzeptiert werden. Weißt du, die anderen praktizieren vielleicht genau das, was du gerade erzählt hast. Die rotzen auch ganz einfach nur ihr Ich raus. Und das Ich sagt, ich finde Satanisten blöd, dann musst du damit leben. Das ist deine Lebensphilosophie. Aber sie dürfen dann nicht handgreiflich werden. Doch, dürfen sie auch, weil du das auch von dir, du gestehst dir das ja auch zu. Ne? Wir denken mal deine Ideologie durch. Dann kommen wir nämlich genau dahin, was du jetzt beklagst von anderen Leuten. Und das ist schlimm. Marco, 8 Minuten geredet. Das langt zum Thema Satanismus. Alles klar. Okay, bis dann. Ciao. Gregor, 18 Jahre alt. Grüße dich. Hallo Domian. Hallo. Ich hoffe, du bist kein Satanist. Nee, ich fand das auch ein ziemlich müßiges Gespräch, muss ich sagen. Ja. Ich hoffe, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Ja, klar. Es geht um ein sehr prekäres Problem, muss ich sagen. Na. Und zwar, ich habe vor 3 Wochen einen Jungen kennengelernt, hier in Köln, in der Szene. Und in der Szene heißt, du bist schwul? Ja. Was heißt das eigentlich? Öffentlich dazu, das erste Mal, also für alle Verwandten und Bekannten, die zuhören. Ja, Gregor 18 ist ja noch nicht so ganz öffentlich. Doch, da wissen die Leute schon Bescheid. Aha. Naja, es geht darum, auf jeden Fall habe ich jemanden kennengelernt, hat sich auch eine Beziehung daraus entwickelt, war auch alles sehr schön. Nur, hatte mir dann eines Tages gestanden, dass er finanzielle Probleme hat und vorhat, anschaffen zu gehen. Mhm. Um eben diese... Wie alt ist er? ...Sorgen loszuwerden. Wie alt ist er? 19. Mhm. Der ist also vor 3 Wochen oder 4 Wochen von Saarbrücken nach Köln gezogen. Mhm. Und da haben wir uns dann auch gleich kennengelernt. Mhm. Und da er Sozialhilfe bezieht, weil er wohl auf die Fachoberschule geht, aber von den Eltern keine Unterstützung bekommt, mhm. hat er sich entschlossen, diesen Schritt zu gehen. Das hat er jetzt auch in die Tat umgesetzt. Hat er schon? Hat er schon. Nicht so oft, aber ich denke, so 2-mal die Woche geht er dann in bestimmte Szene-Lokale, wo er dann eben ältere, nette Männer kennenlernt. Oder auch weniger nette. Ja. Wie ist denn dein Gefühl aktuell zu ihm? Ich bin sehr verliebt. Das ist mhm. eigentlich so meine erste richtige Beziehung, weil normalerweise läuft das ja alles sehr oberflächlich ab. Ist er denn dich auch verliebt? Auf jeden Fall. Das sagt er mir immer wieder. Fühlst du dich verletzt dadurch, dass er das macht? Ich fühle mich ziemlich verletzt. Mhm. Ich habe ihm gesagt, dass ich das nicht gutheißen kann. Mhm. Aber er sagt natürlich, dass es seine Entscheidung ist. Mhm. Ich meine, klar, finde ich das irgendwie ekelhaft und jeder wird sich das auch vorstellen können, dass es einem... Denkst du da nicht ständig daran, wenn er nicht bei dir ist und er ist auf der Rolle? Malst du dir das nicht ganz genau aus? Jetzt hängt er da irgendwie mit jemandem mhm. rum und... Ja? Ja, auf jeden Fall. Also mhm. ich habe ihn auch hinterher mal getroffen, als er dann von einem Freier zurückkam und da war er auch ziemlich verändert und so... Und ich habe ihn dann darauf angesprochen, dann sagte er, nee, jetzt habe ich frei, jetzt möchte ich auch nicht damit belastet werden. Das heißt, er sagt mir, dass es ihm nichts ausmacht, dass mhm. er das ganz klar trennen kann. Das ist das Körperliche für ihn, das hat nichts mit Liebe zu tun. Die Zuneigung, die mhm. bringt er mir gegenüber mhm. zum Ausdruck. Aber ich glaube schon, dass es ihn belastet. Und aber ihr beide habt ja auch Sex miteinander. Das haben wir, aber dann natürlich nicht am gleichen Tag, weil das möchte ich dann auch mhm. nicht. Mhm. Oh Gregor, das kann ich aber sehr gut nachvollziehen, dass du ziemlich schräg drauf bist im Moment. Und ich finde erstmal auch die Entscheidung von deinem Freund ziemlich beschissen, dass er sich jetzt in diese Szene begibt. Auch wenn er wenig Geld hat, das ist keine Erklärung. Es gibt genug andere Jobs, wo er ein bisschen was verdienen könnte und dann kommt er auch über die Runden. Das habe ich ihm auch gesagt, aber er meinte natürlich, es gibt keine andere Möglichkeit, wo man auf so schnelle Art mhm. und Weise so viel Geld verdienen kann. Das ist ja keine Rechtfertigung. Das ist aber ein Grund für ihn. Schlimm genug. Ja, es ist gut. Schlimm im doppelten Sinne schlimm genug. Einmal, dass er das so materialistisch sieht und dass er auch keine Rücksicht nimmt auf eure neue junge Liebe. Das ist, ich finde, das ist eine große Verletzung dir gegenüber. Und ich weiß auch gar nicht, wenn ich an deiner Stelle wäre, mhm. Wie ich damit umginge. Ich glaube, ich könnte auch lange das nicht dulden. Mhm. Könnte ich nicht. Nichts gegen den Job der Huren und weiß ich, der Callboys. Aber ja, aber worin besteht dann der Unterschied für dich? Jetzt auch in dieser Beziehung. Ihr seid gerade ein frisches, junges Liebespaar. Mhm. Und er macht das eigentlich dadurch kaputt. Er hat das ja jetzt gerade erst angefangen, ne? Ja, er hat das von seiner Seite aus legitimiert, mir gegenüber. Also ich meine, hat ja in gewisser Weise auch recht. Was ist eigentlich daran verwerflich? Mhm. Das kann ich dich auch fragen. Mhm. Ich meine, wir haben bestimmte Normen in der Gesellschaft, mhm. wo man sich dran halten mhm. sollte. Und so ein Job der Prostitution gilt normalerweise mhm. als verwerflich, als verachtenswert. Mhm. Aber ich kann da auch fragen, was ist daran verachtenswert? Gregor, es geht jetzt nicht um Moral und verachtenswert. Es geht einfach darum, dass ich glaube, und ich habe mit genug Leuten hier geredet, dass viele Menschen einfach nicht stabil genug sind für so etwas. Und dass viele, gerade auch ganz junge Leute, seelisch Schaden daran nehmen, so etwas zu machen. Das haben ja ganz viele Huren und Stricher schon bestätigt hier, die in das Milieu irgendwie so reingerutscht sind. Es gibt auch Leute, die damit cool umgehen können und die es gut trennen und weiß ich was. Und du meinst, dass er da in seinem Alter irgendwie zu labil ist, um das so zu verkraften? Ich kenne ihn ja überhaupt nicht, aber generell würde ich erstmal sagen, nein, das ist nicht nötig. Versuch dein Leben erstmal anders zu meistern. Und du hast ja einen netten Freund und die Liebe ist doch nun 1000-mal wertvoller als dieses scheiß verfickte Geld, ne? Mhm. Ihr könnt ja auch mit weniger Geld glücklich sein, ihr beiden. Klar, aber wie soll ich ihm das klar machen, ne? Vielleicht indem du ihm nach einer... Ich prognostiziere, Gregor, dass du das eh nicht lange aushältst. Glaube ich, weiß ich nicht, aber könnte ich mir vorstellen. Vielleicht wird er aufgerüttelt, wenn er merkt, dass du das sehr ernst meinst, dass du das nicht verkraftest. Ich verstehe auch nicht, was in ihm vorgeht. Ich würde meinen Freund doch auch nicht so verletzen wollen. Ich würde es schon aus Rücksicht auf meinen Freund nicht machen, selbst wenn ich es machen würde wollen. Mhm. Und er muss auch ein Ideal oder einen Anspruch an die Liebe haben. Hat er auch. Ja, also aber in der Beziehung ist alles wunderbar. Nur das. Nein, es ist nicht wunderbar, weil du darunter leidest. Ja, aber ich kann mir ja nicht die Pistole auf die Brust setzen. Nein. Ich will nicht die Beziehung riskieren, indem ich sage, hör mal, entweder du machst den Job und wir trennen uns oder... Gregor, vielleicht nicht die Pistole im Moment, aber letztendlich, finde ich, hast du ein Recht darauf, ihn auch vor diese Alternative zu stellen. Bald oder irgendwann. Und ich habe mit ihm geredet, ich habe auch mich mit Bekannten ausgetauscht. Alle meinten, das ist nicht gut, was er macht. Auf Dauer wird er abstumpfen. Unweigerlich, aber ich habe mit ihm gesprochen, er wird es weitermachen. Er ist sehr selbstbewusst und er steckt das einigermaßen weg. Und er sagt, ein gewisser Egoismus muss auch sein und er denkt nun mal an sich. Er sagt, er braucht die Lebensqualität. Er kommt mit 500, 600 Mark im Monat einfach nicht über die Runden. Und das ist für ihn die einzige Möglichkeit. Er geht zur Schule, er macht Praktikum, er hat sonst nicht komm, so viel Zeit. Lass mich in Ruhe mit diesem Geldargument. Das ist völliger Quatsch. Man kann als sehr junger Mensch auch mit sehr wenig Geld auskommen. Haben 1000 andere die Erfahrung auch gemacht und machen die Erfahrung. Deshalb muss man nicht auf den Strich gehen. Also, ich würde mal vorschlagen, Gregor, du hängst ja sehr an ihm, ne? Das höre ich schon. Guck dir aber das noch eine Weile an und beobachte dich mal, wie sehr dich das schmerzt. Und wenn das Maß voll ist, ist es voll, dann musst du ihm das sagen. Entweder, du meinst also, die Beziehung unter Umständen auch beenden? Ja, finde ich schon. Finde ich schon. Mich ärgert es auch ein bisschen, dass er so über deine Gefühle hinweggeht und sagt, ein bisschen Egoismus muss sein. Das ist doch ganz wichtig, wie mein Freund über so eine gravierende Lebensentscheidung denkt. Den muss ich doch mit einbeziehen. Was ist denn das sonst für eine Liebe oder für eine Freundschaft? Das ist schon richtig, aber es gibt ganz viele, die sowas machen. Ich meine, ich kann das auch nicht. Das ist ja alles gar keine Rechtfertigung. Ich will das auch nicht rechtfertigen. Ich habe jetzt nur quasi die Rolle meines Partners eingenommen. Und das so ein bisschen, weil das ist so seine Argumentationsgrundlage, ne? Gregor, beobachte dich noch ein paar Wochen vielleicht, was das mit dir macht, und dann zieh irgendeine Konsequenz daraus. So würde ich es machen, auf jeden Fall. Ich kann dir das nicht raten, aber ich würde es so machen. Alles Gute. Okay. Mein Lieber, tschüss. Tschüss. 1:34:30 und jetzt noch eine Pause. Uhr 35:35. Hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Und wenn ihr euch unterhalten wollt, jetzt mit mir unterhalten wollt, über welches Thema auch immer, dann könnt ihr ganz einfach anrufen, kostenfrei, unter der Nummer 0800 5678 111. Und die Faxnummer lautet 0800 5678 110. Heute könnt ihr euch bei mir zu jedem Thema melden. Morgen heißt unser Thema, in mir täuschen sich alle. Also wer von euch führt ein Doppelleben? In mir täuschen sich alle, Thema morgen bei Domian. Heute kann alles Thema hier sein. Es geht weiter mit Carsten und Carsten ist 23 Jahre alt. Carsten. Hallo Domian. Ja, guten Morgen. Was ist dein Thema? Also mein Thema ist, ich bin zwar bei der Bundeswehr, und ich habe Probleme mit meinen Kollegen bei der Bundeswehr. Inwiefern? Und zwar ist es so, dass halt meine Kollegen mich bei irgendwelchen Übungen halt ziemlich bedrängen, indem sie mich halt unterbuttern und anschließend in der Dusche mich halt bedrängen, indem sie mich halt in die Ecke zwängen und zum Beispiel mich irgendwie alle versuchen abzuwaschen, vorwiegend auch im Teambereich. Dich im Intimbereich abzuwaschen. Ja, also die versuchen mich überall anzufassen und halt versuchen mich so fertig zu machen. Wie reagierst du darauf? Ja, ich versuche mich zu wehren dagegen, aber es sind halt mehrere, weil wir haben halt Gemeinschaftsduschen und es ist nicht ganz leicht für mich, mich dagegen die alle durchzusetzen. Und du hast alle gegen dich? Den größten Teil, ja. Was heißt den größten Teil? Es gibt schon ein paar, die auf deiner Seite sind. Ja, das heißt, es gibt ein paar, die halt nicht mitmachen, aber sie helfen mir auch nicht gerade. Nun hast du gerade gesagt, dass die Überzahl da ist. Da gibt es ja nun auch dennoch die Möglichkeit, dass man sich dem Ganzen einfach hingibt. Aber man kann sich ja in irgendeiner Weise ja auch zur Wehr setzen gegen viele. Ja, ich habe mich schon versucht, gegen die zu wehren, aber es geht nicht. Ich habe schon mit meinem Chef gesprochen und der meinte, das könnte nicht so schlimm sein. Und falls es doch noch schlimmer werden sollte, dann sollte ich mal mit ihm sprechen. Mhm. Aber halt, es sind halt, wie gesagt, bei der Bundeswehr sind große Gruppen duschen. Und wenn der Großteil Gegner ist, da kann man nichts mehr machen. Mhm. Wie lange geht das jetzt schon so? Also ich bin jetzt seit Anfang August da. Und praktisch nach der ersten Woche so, hat sich so der Druck gegen mich verstärkt. Mhm. Wie kommt das denn, dass die so einen Kicker auf dich haben? Also ich weiß es nicht. Also ich habe in der Schule eigentlich ganz gut immer so Freundschaften gehabt und eigentlich kaum Probleme gehabt. Mhm. Ich kann mir auch nicht erklären, warum es jetzt auf einmal so gekommen ist bei der Bundeswehr. Ah, die müssen sich da vielleicht irgendwie auch mit irgendetwas hänseln. Welche Themen kommen denn da auf? Also ich weiß nicht, die sagen ja mal, dicker Mops, du schaffst nix. Bist du dick? Ich bin etwas übergewichtig, ja. Mhm. Und dann hänseln mich immer, dass ich nichts gebacken kriege und dass ich halt viele Sachen nicht schaffe. Mhm. Und das bringt mich schon zu schaffen. Mhm. Dieses ist so die erste Erfahrung dieser Art im Leben, dass du so an die Seite gedrängt wirst. Ja, ich habe schon in der Schule schon sowas gehört von wegen dicke Sau oder sowas, aber das habe ich mir als lustig empfunden und habe da mitgemacht. Mhm. Aber jetzt, wo das halt schon ein bisschen handgreiflicher wird, dann berührt es mich schon ein bisschen doch. Mhm. Wenn dann solche Aktionen vorbei sind in der Dusche, du erzählst das ja immer von der Dusche, ja. Wehrst du dich denn dann zumindest verbal, also sprachlich, gegen die Leute? Ich sage immer so, lass lassen so und bestimmte sie auch teilweise, weil sie lachen nur darüber und nehmen es davon gar nichts an. Mhm. Und wenn sie dich so unterbuttern wollen, in welchen Situationen auch immer, versuchst du denn dann so mit Worten dagegen zu halten? Ja, ich versuche dann immer halt einen lockeren Spruch drüber zu schmeißen, aber dann bekommt man nur von allen Seiten irgendein Gelächter. Also das ist keine Chance eigentlich. Schwierige Situation. Sicher für einen Außenstehenden jetzt für mich auch ganz, ganz kompliziert, dir da jetzt irgendwas Schlaues zu sagen. Weil ich natürlich jetzt auch die ganzen internen Verhältnisse da bei euch nicht kenne. Ich glaube aber, es gibt immer so drei Methoden oder drei Bausteine, wenn man als Außenseiter so gebrandmarkt wird. Das ist einmal, auch wenn man körperlich unterlegen ist, sich dennoch zu wehren versuchen, wenn es körperlich nicht geht, eben durch sehr aggressives sprachliches Verhalten. Das zweite ist, dass man versucht, Koalitionen zu bilden. Das heißt, dass man schon ein paar Leute versucht, rüberzuziehen auf deine Seite, dass du versuchst, Leute auf deine Seite rüberzuziehen. Ist ein mühsames Unterfangen, aber musst du halt auch versuchen, dass du vielleicht, wenn du jemanden mal einzeln hast, einfach mal mit einem aus dieser Gruppe, die dich immer angreift, wenn du den mal einen alleine zu packen kriegst, dass du den unter vier Augen ansprichst und sagst, hier komm, warum macht ihr das eigentlich? Wisst ihr eigentlich, wie schwer ihr mir das Leben macht? Das ist aber ziemlich schwer. Ja, nur gut, irgendwas musst du ja machen. Du kannst ja nicht nur sitzen und jammern. Ich sage hier nur mal jetzt mal ein paar Beispiele. Ja. Das wäre eine Methode, die wirklich auch so eine Zentimeter-Methode, aber wo du vielleicht ein bisschen vorankommen könntest. Und das allerletzte ist dann mit dem Vorgesetzten. Aber das ist natürlich jetzt die letzte Möglichkeit, weil dann, das entspricht ja auch deiner Rolle, die du bei den Kollegen hast. Dann würdest du nach oben gehen und petzen. Und das würde dich gerade nicht im Ansehen steigen lassen. Ja. Also ich glaube, das Allerschlauste ist, indem du versuchst, Kontakte zu knüpfen mit deinen Feinden. Mhm. Alleine, unter vier Augen, wenn du die abfangen kannst. Ja, werde ich versuchen. Mehr weiß kann ich dir nicht sagen. Das sind allgemeine Sachen, die man so in Außenseitersituationen irgendwie, glaube ich, vielleicht ganz gut machen kann. Hm? Ich werde es mal versuchen, Angriff zu nehmen. Ja, außerdem ist es ja alles auch noch ganz frisch. Reißt das Ruder noch rum. Es geht ja noch nicht ein paar Monate so. Ja. Ist nur ziemlich hart für mich, dass halt so ein Anfang der Ausbildung schon so hart oder so mich trifft. Mhm, klar. Das dann schon sehr. Ja, aber nun ist es so, du hilft auch kein Jammern, du musst du dagegen angehen. Und wenn du das schaffst, dann kommst du da auch mit Selbstbewusstsein und gestählt raus. Ja. Carsten, alles Gute, toi, toi, toi, wir drücken dir alle die Daumen. Danke. Tschüss. Tschüss. Alexander, 29 Jahre alt. Guten Hallo. Abend, Domian. Ja, schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Ja, mein Thema ist Homosexualität. Ja. Ich bin schwul, seit ich 24 bin. Mhm. ja, und bin dann weggegangen von zu Hause in eine große andere Stadt, um eben Abstand zu kriegen von dem, dass meine Eltern es eben nicht wissen. Wissen die es heute immer noch nicht? Nee, wissen es immer noch nicht. Mhm. Und habe dann eine Beziehung angefangen und bin dann ja wieder zurück in meine Stadt. Und ja, seit Weihnachten letzten Jahres musste ich von heute auf morgen ausziehen. Die Beziehung war beendet und bin wieder zurück bei meinen Eltern. Und ja, jetzt wohne ich hier. Meine Eltern wissen es immer noch nicht. Und ja, es beeinträchtigt mich total im täglichen Leben und überhaupt. Also du bist in eine andere Stadt gegangen, hast da eine Beziehung gehabt, mhm, hast mit der Beziehung zusammengelebt, ja, und bist dann wieder in deine Heimatstadt zurückgegangen, nachdem es gescheitert ist. Ganz genau. Warum bist du wieder in die Heimatstadt zurückgegangen? Ja, es hat sich beruflich so ergeben zwischen, ach so, mir und meinem Freund damals. Ja, wie? Ja. Zwischen dir und deinem Freund? Dass du wieder in deine Heimatstadt zurückgehen musst? Ja, wir hatten dann beide beruflich eben wieder was in dieser Heimatstadt, mhm, und sind eben dann zurückgekommen. Mhm. Jetzt hängst du wieder bei Mutti. Mutti weiß überhaupt nicht Bescheid. Mutti fragt und sicher, wissen nicht Bescheid. Fragt sicher schon immer wieder danach, wann mal eine Freundin ins Haus kommt. Ganz genau. Und du mit deinen 29 Jahren kriegst den Hintern nicht hoch und sagst Mama und Papa hier, ich stehe auf Männer. Ich komme aus einem ziemlich konservativen Haus. Na und? Aber es wurde bei uns nicht diskutiert. Es war nie ein Thema irgendwie. Dann machst du das jetzt zum Thema. Mein Gott, du bist ein Mann von 30 Jahren. Fast. Ja. Du bist keine 17. Mit 17 würde ich ja sagen, naja, okay, das ist ein bisschen schwierig. 18, 19, sowas. Ja. Und ich würde dann aber auch mal mich anstrengen, wieder auf eigene Beine zu kommen, eine eigene Wohnung zu kriegen. Warum wohnst du nicht in einer eigenen Wohnung auch in eurer Heimatstadt? Naja, das Problem ist, ich mache nebenbei noch, neben meinem Beruf mache ich noch ein Studium. Mhm. Und ja, es hat halt finanzielle Aspekte, dass ich eben wieder zu Hause bin. Ja gut, aber du hast deinen Beruf und verdienst auch. Ja, klar. Das heißt, du könntest dir eine kleine Wohnung und Zimmer leisten. Könnte ich theoretisch. Ja, das wäre ja schon mal zum Beispiel ein erster Schritt, um auch eine Eigenständigkeit zu zeigen. Mhm. Wenn du jetzt zu Hause die Karten auf den Tisch legst, mhm, dann bist du natürlich dem Horror ausgesetzt. Ja, erstmal. Klar. Aber wenn du eine eigene Wohnung hast, dann kannst du dich auch mehr zurückziehen. Aber das Problem ist halt das, dass es absolut eben überhaupt kein Thema ist, in wie gesagt, in der Familie und ja. Alexander, wie lange willst du denn noch warten damit? Ja, das weiß ich eben nicht. Mhm. Ich weiß halt nur, dass es mich langsam, aber sicher zermürbt. Jeder Tag, den du wartest, ist ein falscher und verlorener Tag. Ja. Bin ich sicher. Ja, glaube ich auch. Aber ich habe halt total Angst davor, vor der Reaktion irgendwie, weil... Ja, ich wiederhole mich jetzt zwar, aber ich, wie gesagt... Ja, da musst du ganz einfach durch. Mhm. Das ist alles so simpel. Da gibt es gar keine andere Möglichkeit. Mhm. Egal, wie die Reaktion ist, musst du aushalten. Ist ein Teil deines Selbstfindungsprozesses auch und, mhm, deiner Selbstbefreiung. Ja. Ich bin sicher, dass du dich danach besser fühlen wirst. Vor allen Dingen viel besser, als wenn das irgendwie durchsickert, und über kurz oder lang wird es durchsickern. Ja, davor habe ich nämlich auch Angst, weil das wissen halt alle meine Freunde wissen. Eben, und, dann mach du das mal lieber selbst. Was, mhm, macht denn dein Vater vom Beruf? Arzt. Arzt, mhm. Also richtig stockkonservatives Ärzte. Richtig, ganz genau. Haus. Mhm. Ja. Und in einer ziemlich kleinen Stadt. Mhm. Ja. Alexander, du musst es sagen. Mhm. Da brauchen wir gar nicht so groß weiter diskutieren. Ich finde, du musst eine eigene Wohnung haben. Mhm. Dann würde ich mich an deiner Stelle wohler fühlen. Mhm. Ne, dann kannst du dich wirklich zurückziehen. So gehst du in dein Kinderzimmer zurück und Mama und Papa schmollen unten. Ne? Ja, okay. 30 Jahre und die Eltern wissen es noch nicht. Junge, möglichst bald. Alles klar. Alles Gute. Okay, danke dir. Tschüss. Ciao. 19 Jahre. Frank. Guten Morgen. Guten Morgen. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema. Ich bin verliebt. Ach, das freut uns alle. Frank, ja. Frank, 19 Jahre, ist verliebt. Ja, ganz genau. Tolle Sache. Ja, ist ein Mann. Ein Mann auch noch. Wir haben heute den Schwulenabend hier, oder ja, was ist wahrscheinlich, los? Keine Ahnung. Ja, was heißt ein Mann? Ist ein junger Mann, ist mein Alter, auch 19 Jahre. Ja, wissen das bei dir denn Mama und Papa? Ja, Mama und Papa wissen. Aha. Ja. Du wolltest mir einfach mal nur so erzählen, dass du verliebt bist. Oder gibt es da auch noch irgendeine vielleicht interessante Nebenstory zu? Ja, eigentlich schon. Also es hat sich so ergeben, ja. Logisch, plan tut man sowas nicht, ja. Mhm. Ich hatte einfach mal vor ein paar Wochen eine Kontaktanzeige aufgegeben im privaten Fernseh-Videotext. Mhm. Und ja, da haben sich auch viele Leute gemeldet, klar, viele Spinner und so, ja. Und aber ich habe mich einfach mal so just for fun mit ein paar getroffen. Wie war denn diese Kontaktanzeige formuliert? Oh Gott. Ich, Frank. Nein, ich junger Boy oder was weiß ich, was da drin stand, junger Boy, sucht mehrere nette Leute. Mehrere auch, gleich? Ja, also, Moment. Sucht mehrere nette Leute. junger Boy, 19 Jahre alt, sucht mehrere nette Leute für Gruppensex. Nein, Meine Maße. So, nein. Wahrscheinlich nein, sowas. Nein, das wäre zu explizit. Nein, um Gottes Willen. Nein, da stand drin, junger Boy sucht mehrere nette Jungs zum Aufbau einer schwulen Clique, ja. Wobei ich dabei sagen muss, ich bin eigentlich mehr bi, ja. Mhm. Aber ich hatte reingeschrieben, schwul. Mhm. Und eigentlich war das mehr dafür geplant, so samstagsabends irgendwo weggehen. Mhm. Ja, mhm. Gut, der persönliche Spaß sollte auch mit dabei sein. Klare Sache, denkt auch jeder dran, ja. Mhm. Gut, ich hatte mich dann auch, wie gesagt, mit einigen davon getroffen. Und aber das war nicht so ganz, die waren zwar alle sehr nett und ich habe mich auch so am Telefon mit denen super unterhalten, aber es fehlte doch irgendwann irgendwie das gewisse Etwas. Und dann habe ich mich mit einem getroffen, der wohnt auch gar nicht allzu weit von mir weg. Und als ich ihn das erste Mal gesehen habe, ich dachte, wow, das kann nicht sein. Mhm. Erstmal, er sieht aus wie ein bekannter Schauspieler. Mhm. Ich will es jetzt nicht sagen, ja. Und sag's doch einfach, damit wir ihn uns vorstellen können. Er sieht aus wie Oli P. Nein! Doch! Und er hasst es, wenn man es sagt. Er hasst es. Sieht Oli P. hübsch aus? Frage ich mal so, ganz ketzerisch jetzt. Dieses Milchgesicht? Ich bin sicher, dein Freund sieht viel hübscher aus als Oli P. Jetzt ja, doch. Springen mir die Oli P-Fans an die Gurgel. Er ist auch okay. Nein, also er ist klasse, ja. Und als ich ihn gesehen habe, ich habe gedacht, dreh dich um und geh wieder. Mhm. Der beachtet dich so oder so nicht, ja. Mhm. Und aber ein innerer Schweinehund hat mir gesagt, geh weiter. Mhm. Ich habe es dann auch einfach mal gewagt. Und ja, der erste Tag verlief auch echt klasse, ja. Und wobei ich sagen muss, er ist eigentlich hetero. Ach so. Er ist eigentlich gar nicht schwul. Oh je, dann kommen aber große Probleme auf euch zu. Ja, er war nämlich einfach mal, das ergab sich so, dass er auf diese Anzeige geantwortet hat. Was aber schon ein bisschen kurios ist, ne? Wieso antwortet ein Hetero auf so eine schwule Anzeige? Ja, das hat sich so darauf entwickelt, weil er war mit ein paar Freunden in den Bochum im Aquadrom, im Schwimmbad. Mhm. Und da sind sie dann wohl auch in die Sauna gegangen. Mhm. Und irgendeine fremde Hand hat ihn dann wohl begrabbelt. Mhm. Das hat ihn zwar am Anfang gestört, er hat sich dann auch weggesetzt, aber im Nachhinein hat er dann doch so gemerkt, dass ihn das doch sehr erregt hat. Aha, also er ist auf Experimentiertour im Moment. Ja, ja, so ungefähr. Habt ihr denn schon miteinander geschlafen? Ja. Und wie war's? Schön. Kann er's? Ich will nicht sagen, er ist triebhaft, nein, aber er ist sehr experimentierfreudig. Ja, ist doch schon wunderbar. So. Ja, wunderbar. Und gibt's denn jetzt da auch irgendein Problem, oder? Ja, gibt es eigentlich. Für ihn ist diese Sache ja doch recht neu, diese Männerliebe, ja. Mhm. Und ich habe es jetzt etwas länger schon, ich kenne das. Mhm. Und gut, ich habe mich dann auch, wie gesagt, gleich knall auf Fall in ihn verliebt. Und aber ich habe ihm das auch, weil ich dich halt immer höre, jeden Abend, ja. Mhm. Und wenn so ein Thema ist, dann sagst du immer offen raus, sagen. Mhm. Sag es, dass du in ihn verknallt bist. Mhm. Und ich habe mir gedacht, wenn Jürgen das sagt, dann mach das auch. Mhm. Und ich habe es ihm auch gesagt. Mhm. Und er kam damit nicht so ganz zurecht. Mhm. Er hat gesagt, er braucht die Zeit, das ist für ihn alles ganz neu. Mhm. Ist logisch, verstehe ich ja, auch. Klar, ja. Wenn ich jemanden kaum kenne und dann auch noch sowas Neues und er sagt dann gleich, dass er einen liebt und so, ist alles sehr verrückt, klar, ja. Und also du hast Angst jetzt, dass du ihn überfahren hast und dass du da was kaputt machen kannst. Nur ist es passiert, du hast es ihm gesagt, was auch okay ist. Er hätte es sowieso gemerkt, über kurz oder lang. Und nun weiß er, woran er ist bei dir. Und wenn das für ihn die erste Erfahrung ist in diesem Bereich, gehört eben zu deinem Verliebtsein, sollte dazugehören, finde ich, auch eine gewisse Geduld und Toleranz, ihn sich erstmal da entwickeln zu lassen und sich da einzufinden. Schwer, weil ich eigentlich gerne, wenn ich mit ihm telefoniere, mein Herz pocht, ja, wenn wir irgendwie über Handy Briefe schreiben oder sowas, ja, und ich sehe, dass die Message von ihm ist, ja, dann könnte ich ausrasten vor Glück und ja. Also ich genieße jede Sekunde. Ja, ist doch wunderbar. Ja. Also wo das ist doch gar nicht problematisch im Moment. Wie lange läuft das jetzt nochmal? 3 Wochen. Ja, 3 Wochen. Ah, ist doch keine Zeit, Frank. Wir unterhalten uns mal in 3 Monaten. Wenn es in 3 Monaten noch hakt und eckt und kantet, dann gucken wir mal, wo wir den Butter bei die Fische tun können. Ich weiß ja, dass ich ihm die Zeit lassen muss. Jetzt wirst du sehr schön weiter verliebt bleiben und lässt dem Jungen Zeit und Raum und überrollst ihn nicht mit deiner Liebe und nicht, dass er erstickt in lauter Zuneigung, sondern lass ihn noch mal ein bisschen kommen. Ja, ist gut. Und in 3 Monaten unterhalten wir uns noch mal. Kurz vor Weihnachten bitte. Frank, 19 Jahre, der in den Hetero verliebt ist, oder Teil-Hetero, dann weiß ich ja, Bescheid. Ja, jetzt sagt er erst B. Ja, okay, in den B-Typ verliebt ist, okay. Domian, ja. Eine Frage noch. Erstmal, klasse Sendung. Danke. Ja. Und zweitens, dürfte ich auch ein Autogramm haben? Ja, du darfst eins haben. Du musst auflegen, wir rufen dich gleich nochmal an wegen der Adresse. Okay, ich danke. Okay, alles klar, ciao. Tschüss. Jetzt sage ich euch nochmal die Adresse für in Sachen Autogramm oder Briefe. WDR. 1 Live Domian 50600 Köln. Ganz einfach zu merken. WDR 1 Live Domian 50600 Köln. Weiter geht's mit Jörg. Jörg ist 39 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo Jörg. Grüße dich. Und zwar ist mein Thema so die Anonymität in der Wohngemeinschaft oder im Haus oder sowas. Und zwar habe ich gestern einen bösen Vorfall hier im Haus gehabt. Mhm. Mein Untermieter oder der unter mir wohnt. Der ist tot aufgefunden worden. Mhm. Und er lag wahrscheinlich schon mehrere Tage da. Mhm. Und ich habe bloß beobachtet, dass die Hausverwaltung vor der Tür stand und Polizei kam. Und wer hat denn die Polizei alarmiert? Also ich schätze mal, der auf derselben Etage gegenüber ihm wohnt. Der hat irgendwelche Gerüche festgestellt und hat gesagt, also stimmt wahrscheinlich irgendwas nicht. Und gleich mal aufs Fenster geguckt und man hat ja auch nicht jeden Tag Polizei und Krankenwagen vorm Haus oder sowas. Und habe ich auch irgendwann mal den Leichenwagen vorfahren sehen. Kein schönes Bild? Kein schönes Bild, nee. Mhm. Und ich finde das irgendwie so schade, dass man sich so in der Hausgemeinschaft irgendwie nicht kennenlernt. Und was meinst du, in wie viel Hunderttausenden von Mietshäusern das genauso ist? Ne? Ja, das ist eigentlich ein bisschen schade. Kanntest du den? Ja, ich kannte ihn. Ein bisschen näher auch? Ja. Mhm. Aber es war so ein Kontakt, dass ihr nun nicht jeden zweiten Tag euch besucht habt. Nee, das nicht. Also, wie alt war der? 29. 29. Weißt du, an wann Wasser gestorben ist? Er hat sehr viel Drogen genommen. Also ich nehme auch an, dass irgendwie mit dem Drogenkonsum was zu tun gehabt hat. Und ich weiß auch nicht, also wahrscheinlich ist er irgendwann irgendwie aufgeschlagen in seinem Drogenkonsum, irgendwann eine scharfen Kante und ist daran verblutet. Ja, was soll man, das kann man bedauern, ne, dass es so ist, aber was soll man tun? Das Gleiche ist in einem Haus, in dem ich mal gewohnt habe, auch passiert. Da ist eine Frau, die ich auch nur so vom Ansehen kannte, man grüßte sich so. Ja, man sagt sich im Haus guten Tag und guten Weg und hallo. Die ist auch an einer Überdosis an Heroin in der Wohnung gestorben und man hat das auch viele Tage später erst mitbekommen und plötzlich war sie weg. Ja, das finde ich auch ein bisschen schade. Zumindest muss man irgendwie, zumindest zu dem Nachbarn, der auf der Etage wohnt, irgendwie mal ein bisschen Kontakt knüpfen. Und und wenn die da neu einziehen, also ich bin der erste Mieter in diesem Haus gewesen vor 2 Jahren. Und also da sollte man dann schon mal sagen, also hallo. Also wir verbinden mal jetzt dieses Gespräch mit so einem Appell, ne? Kann man ja mal machen. Also ja, vor allen Dingen auch. Du jetzt nach dem krassen Eindruck, dass man vielleicht so ein bisschen mal... Ich habe auch ein Schuldgefühl jetzt dabei, also dass ich denn vielleicht nicht irgendwie reagiert habe oder so. Wir sollten uns alle um unsere Nachbarn kümmern. Ja, das ein bisschen zumindest. Das ist wirklich wichtig, denke ich mal. Lieber Jörg, das kann man jetzt nicht wieder gut machen, aber du kannst ein bisschen vielleicht was lernen, ne, für die Zukunft in deinem Haus. Ja, denke ich mal auch schon. Alles Gute, tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Andreas ist noch dran. Andreas ist 30 Jahre alt. Hallo Domian. Ja, eine klare Stimme. Ja, also ich gucke deine Sendung sehr gerne und ich habe gerade einen jungen Mann, also ihm zugehört, der mit den Aggressionen von anderen Menschen nicht klarkommt. Was? Mit was nicht klarkommt? Also mit Aggressionen, mit Beschimpfungen und so war doch da was. Achso, das war der Dusche. Das war der von der Bundeswehr. Der, ja, genau. Wollte also, das hat mich total interessiert, weil ich bin ein Mensch, der in Talkshows gekauft ist. Oder ich habe sehr viele Talkshows gemacht, wo ich Geld für bekommen habe. Übrigens auch bei Hans Meiser. Mich hat es damals geärgert, als er bei der zu Gast war, dass ich nicht durchgekommen bin. Sonst hätte ich ihm mal so richtig meine Meinung sagen wollen. Weil ich habe also die Sache jetzt mal richtig deutlich gesehen. Was hast du denn? Wurde also bezahlt. Ich habe es geschafft, in 10 Monaten 79 Kilo abzunehmen. Ich habe mal 153 Kilo gewogen. und habe es irgendwie, ich wurde auch schwer krank, ich habe also nachher Bulimie gehabt und, was sehr, sehr selten bei Männern ist, oder Männer geben es nicht so zu. Ich weiß. Okay, das ist aber jetzt ein ganz anderes Thema. Was hat das mit den Talkshows und dem Bezahltwerden in Talkshows zu tun? Verstehe ich nicht. Und mit der Aggression, gerade mit dem Bundeswehrmann, das sind jetzt ganz verschiedene, viele Themen. Nee, weil dieser Junge sich hat also ein bisschen so gehen lassen gegen die Menschheit. Mhm. Und ich wollte also nur sagen, ich bin auch ein Mensch, der dann die Leute versucht hat, oder ich wurde dazu angestachelt, sie fertig zu machen. Ja. Und ich möchte damit nur sagen, dass man sich dann nicht so gehen lassen soll. So, also, guck, ich habe dafür Geld bekommen, mir wurde das also gesagt, ich sag jetzt einfach, Hans-Peter so und so wiegt 130 Kilo und du kannst ihn da und damit packen und die Show geht los und gib's ihm. Der Mensch war also nach der Show total betrübt, so wie dieser Anrufer, der mit dir gesprochen hat und ist bald mit weinenden Augen rausgegangen, ja. Gut, und das war jetzt aber eine inszenierte Geschichte innerhalb einer Show, oder wie? Es sind ja sicher, also Talkshows jetzt außer deine spielt irgendwie vom reellen Leben, ist es in Talkshows sehr, sehr viel gespielt. Und mit Worten, gerade mit Worten, wie man diesem jungen Mann, die sagte, kann man den Menschen besonders wehtun. Was rätst du dem denn jetzt? Das verstehe ich immer nicht. Also ich würde sagen, man sollte, ich kenne diese Bestimmung ja selber, wo ich so dick war. Man hat mir also gesagt, bald ist wieder die Karawan, nettes Vorzelt als Hose und so. Ne? Also mir tat das sehr, sehr, sehr weh. Gut, was hast du gemacht? Wie hast du gekontert? Also ich habe gekontert, indem ich fast 80 Kilo abgenommen habe und das mir nicht mehr anhören musste. Ja, gut, ich konnte nicht kontern. Das ist also jetzt auch in einer Situation, ich konnte nicht kontern. Ne? Ja gut, das ist jetzt auch kein Tipp für ihn. Ne? Damit ist ihm jetzt erstmal nicht geholfen. Man nimmt ja nicht von heute auf morgen so viel Kilo ab. Andreas? Ja, ich höre dich. Ne? Also das war jetzt auch noch nicht das Gelbe vom Ei in Sachen Tipp. Also mein Tipp ist, man soll sich nicht gehen lassen, doch den Kopf hochtun. Ja, gut. Damit wird er jetzt auch nicht ganz viel anfangen können. Andreas, wir haben keine Zeit mehr. Die Sendung ist vorbei. Ich hätte gerne mit dir noch über die Talkshows gesprochen, aber da kommen wir jetzt nicht mehr zu. Oh, das wäre ein sehr, sehr langes Thema. Ja, vielleicht ein andermal. Okay, alles ciao. Gute, tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute Nacht in der Technik. Anne Buchholz und morgen heißt unser Thema: In mir täuschen sich alle. Wer von euch sagt das? Wer von euch hat nach außen ein Bild, was überhaupt nicht mit dem Inneren übereinstimmt? Oder wer von euch führt wirklich ein ganz radikales Doppelleben? Wer hat viele Geheimnisse, von denen die engsten Leute um euch herum vielleicht überhaupt gar nichts ahnen? Also, morgen Nacht in mir täuschen sich alle. 1 Uhr Radio 1 Live, wieder Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr euch schon melden, hier bei uns unter der bekannten Nummer. Ich wünsche eine schöne Nacht und bin gespannt auf morgen. Ciao.